Kapitel 11. Das Geheimnis offenbart. Wie ich zuvor schon sagte, ist der neue Bund das Geheimnis, das in Gott verborgen war, wie wir in den folgenden beiden Schriftstellen sehen. Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen gewesen. Römer 16, 25. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, welche Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. 1. Korinther 2, 7. Alles, was verborgen ist, kann entweder von dem einen offenbart werden, der es verborgen hat, oder irgendwann von jemandem entdeckt werden, der mit Hingabe sucht. In diesen beiden Schriftstellen können wir sehen, dass er, der neue Bund, von Gott verborgen und geheim gehalten wurde seit Anbeginn der Welt. Das Wort Geheimnis, Mysterium, bedeutet im ursprünglichen Griechisch ein verborgenes und geheimes Ding, nicht offensichtlich für den Verstand. Weil der neue Bund ein Geheimnis ist, was heißt, dass er nicht sofort zu sehen oder zu verstehen ist, muss er gefunden oder offenbart werden durch Hinweise, die uns gegeben werden. Er ist wie ein verborgener Schatz, den die Menschen mit Hingabe suchen, das ist einer der Gründe, warum die Bibel ein so faszinierendes Buch ist. Hier, in diesem Blutsbund mit Abraham, der immerhin unser Vater im Glauben ist, finden wir die Hinweise zu diesem herausragenden Geheimnis. Lass uns zurückgehen zu 1. Mose 15, 17 bis 18, um Hinweise zu finden und anzufangen, dieses Geheimnis zu enthüllen. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen, und eine Feuerfackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham. Damit wir die Hinweise hier sehen, müssen wir den normalen Ablauf eines Blutsbundes verstehen. Die beiden beteiligten Parteien nahmen Tiere, die geopfert werden mussten, und schnitten sie in zwei Teile, welche dann gegenüberliegend platziert wurden. Das wurde von Abraham gemacht, was wir ganz klar in den Versen 9 und 10 sehen können. Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte solches alles und zerteilte es mitten voneinander, und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Es ist wichtig zu sehen, dass Gott nicht davon gesprochen hatte, die Tiere zu zerteilen. Er hatte Abraham einfach gesagt, er solle sie zu ihm bringen. Warum hat Abraham sie entzwei geschnitten, ohne die Anweisung Gottes? Ich glaube, er tat es, weil er wusste, wie in seiner Zeit Blutsbünde durchgeführt wurden. Was normalerweise geschah, war, dass beide Parteien zwischen den zerteilten Stücken hindurchgingen und etwas wie das Folgende sagten, möge es mir getan werden, wie es diesen Tieren getan wurde, sollte ich den Bund mit dir jemals brechen, dann musste die andere Partei denselben Vorgang vollziehen. Manchmal tranken sie das Blut des Tieres, vermischt mit ihrem eigenen Blut, und manchmal schnitten sie auch ihre eigenen Handgelenke und vermischten ihr Blut. Beide Parteien mussten immer zwischen den zerschnittenen Tieren hindurchgehen, damit der Bund rechtskräftig wurde. Dieser Teil bringt immer wieder Tränen in meine Augen und Freude in mein Herz. Als Gott den Bund mit Abraham schloss, entschied er, Abraham in einen Schlaf zu versetzen, wie wir in den Versen 12 und 17 sehen. Vers 12: Da nun die Sonne anfing sich zu neigen, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Vers 17: Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen, und eine Feuerfackel fuhr zwischen den Stücken hin. Hervorhebung durch den Autor. Wie konnte Gott einen Bund mit Abraham schließen, wenn Abraham niemals zwischen den Stücken der Tiere hindurchging? Das ist ein wunderbares Geheimnis. Es wird uns gesagt, dass ein tiefer Schlaf auf Abraham fiel. Anstelle von Abraham und Gott, die zwischen den zerschnittenen Teilen hindurchgingen, um den Bund zu bestätigen, gingen zwei andere Symbole hindurch, ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel. Wen repräsentierten diese beiden Symbole? Offensichtlich musste einer davon Gott sein, da er den Bund mit Abraham initiiert hatte. Hier sehen wir einen der ersten und mächtigsten Hinweise auf den neuen Bund in der Bibel. Da Gott vom rauchenden Ofen repräsentiert wurde, war es Jesus, der durch die brennende Fackel repräsentiert wurde. Das ist es, was den neuen Bund so sicher macht. Er wurde geschlossen und bestätigt zwischen dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Als Abraham erwachte, hatte er nichts anderes zu tun, als durch einfachen Glauben in diesen Bund einzutreten. Hier sehen wir zum ersten Mal ein prophetisches Bild dieser mächtigsten Worte der Bibel in Johannes 19, 30, es ist vollbracht. Nachdem sie den Blutsbund vollzogen und bestätigt hatten, weckten Gott der Vater und sein Sohn Jesus Abraham auf und präsentierten ihm das Ergebnis. Wir wissen, dass die Bibel sagt, dass wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden, Epheser 2, 1. Natürlich waren wir vor unserer Errettung nicht im buchstäblichen Sinne tot, aber wir waren geistlich tot wie in einem tiefen, geistlichen Schlaf. Während wir in diesem Zustand waren, machten Gott, der Vater, und Jesus, sein Sohn, einen perfekten Blutsbund miteinander, weckten uns aus unserer geistlichen Schlaf auf und präsentierten uns das Ergebnis, wir mussten allein durch einfachen Glauben darin eintreten. Es ist wahrhaftig vollbracht. Ich bin sicher, dass ihr wissen wollt, wie ich darauf komme, dass es Gott und Jesus waren, die in dieser Geschichte zwischen den Tierstücken hindurchgingen. Da es ein Geheimnis ist, müssen wir damit fortfahren, die Hinweise aufzudecken. Erinnert euch daran, dass die zwei Dinge, die hindurchgingen, ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel waren. Gott, der Vater, repräsentierte den Ofen, darin sind sich die Bibelgelehrten einig. Erstens, weil Gott, der den Bund machte, gar keine andere Wahl hatte, als hindurchzugehen, und zweitens sagt 2. Mose 13, 21 folgendes. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, dass er sie den rechten Weg führte, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchtete, damit sie bei Tag und bei Nacht wandeln konnten. Hervorhebung durch den Autor. Im Originaltext ist der Ausdruck Feuersäule, der hier verwendet wird, ein rauchendes Feuer. Eine der ursprünglichen Bedeutungen für Ofen ist ein Feuertopf. Seht ihr den Hinweis? Gott, der hier mit seinem Volk ging als rauchendes Feuer, ging auch durch die Stücke hindurch als rauchender Ofen, Feuertopf. Es ist unnötig, zu erwähnen, dass es in jener Zeit keine elektrischen Herde gab, sondern man benutzte Öfen, die ein offenes Feuer hatten und Rauch verursachten. Jesus repräsentiert die brennende Fackel, was man einfach aus den Hinweisen ableiten kann, die er selbst uns gab. In Johannes 1, 9 wird uns gesagt: Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Aus dem Mund Jesu selbst kommen diese Worte in Johannes 8, 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In beiden Schriftstellen wird uns gesagt, dass Jesus das Licht ist. Wenn du im griechischen Originaltext nachliest, wirst du herausfinden, dass eine Bedeutung des Wortes Lichtfackel ist. Das Bild wird deutlicher und die Puzzlestücke fangen an, zusammenzupassen. Der Vater und Jesus machten einen ewigen Bund und schlossen Abraham mit ein, ohne sein eigenes zu tun. Weitere Hinweise auf das Geheimnis. In den folgenden Kapiteln wirst du die Wichtigkeit davon erkennen, dass Jesus und der Vater einen ewigen Bund miteinander geschlossen haben. Ich möchte dir noch einige faszinierende Hinweise zeigen, die dieses Mysterium des neuen Bundes aufdecken. In Johannes 8, 56 bis 59 hat Jesus eine Konfrontation mit den Juden. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch, und entwich also. Jesus sagte hier etwas, das die Juden so wütend machte, dass sie Steine aufnahmen, um ihn damit zu töten. Was war es, das sie so wütend machte? Jesus sagte ihnen, dass Abraham seinen Tag sah und sich freute. Das war das Erste, was sie ärgerte, denn er war noch jung und ihrer Meinung nach konnte er zur Zeit Abrahams nicht da gewesen sein. Wie konnte Jesus sagen, dass Abraham seinen Tag sah? Jesus wurde nicht erwähnt im Leben Abrahams. Die Juden sagten ihm: Du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt. Wie kannst du sagen, du hättest Abraham gesehen? Es ist interessant, dass sie Jesu Aussage verdrehen, denn Jesus hatte nicht gesagt, er hätte Abraham gesehen, sondern Abraham hätte ihn gesehen. Dennoch fragten die Juden ihn: Wie könntest du Abraham gesehen haben? Als Jesus sagte, dass Abraham sich gefreut habe, seinen Tag zu sehen, bezog er sich auf das Ereignis des Inkrafttretens des Blutsbundes in 1. Mose 15. Wie konnte Abraham von Jesus wissen, wenn die Bibel Jesus im Leben Abrahams niemals erwähnt? Da es ein Geheimnis ist, kann es keine direkte Erwähnung geben, sondern nur Hinweise, die uns zur Entschlüsselung des Geheimnisses führen. Galater 3, 8 sagt uns: Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham zum Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Hier wird uns gesagt, dass Gott dem Abraham das Evangelium, die gute Botschaft, verkündigte. Das Evangelium ist die gute Botschaft des neuen Bundes. Wann hat Gott dem Abraham jemals das Evangelium gepredigt? Nachdem Gott in 1. Mose 15 den Bund geschlossen hatte, sagte er in 1. Mose 18, 18, dass alle Nationen der Erde in Abraham gesegnet würden. Wir wissen, dass nicht alle Nationen der Erde in den neuen Bund eingetreten sind, indem sie Abraham folgten, sondern eher, indem sie Christus folgen. Da der abrahamitische Bund zwischen Gott und Jesus geschlossen wurde, als den beiden Parteien, die zwischen den Opferstücken hindurchgingen, wurde auch der neue Bund zwischen Gott und Jesus geschlossen. Lasst uns noch eine Schriftstelle ansehen, um zu zeigen, dass Jesus der andere Partner in diesem Bund war. Galater 3, 16 sagt: Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen, als von vielen, sondern als von einem, und deinem Samen, welcher ist Christus. Lasst uns zusammenfassen, was wir gesehen haben: Gott predigte das Evangelium, die gute Nachricht vom neuen Bund, dem Abraham. Als der Bund zwischen Gott und Abraham gemacht wurde, schlief Abraham tief. Es konnte jedoch kein Blutsbund geschlossen werden, wenn nicht zwei Parteien zwischen den zerteilten Tierstücken hindurchgingen. Gott, der den Bund mit seinem Sohn Jesus machte und Abraham allein durch Glauben mit einschloss, musste auch die Verheißungen des Bundes an den anderen Partner machen, nachdem der andere Partner in dem Bund Jesus war, und nicht Abraham, musste Gott die Verheißungen Christus geben. Wir haben gerade in Galater 3, 16 gesehen, dass die Bibel sagt, dass Abraham und seinem Samen, Singular, die Verheißungen gegeben wurden, dann sagt Paulus, dieser Same ist Christus, der Vater machte seinen Bund mit seinem Sohn, Jesus Christus, und gab ihm die Verheißungen, wie wir gerade in Galater 3, 16 gesehen haben. Im nächsten Kapitel werde ich euch weitere biblische Belege für dieses wunderbare Geheimnis geben. Wir müssen verstehen, dass der neue Bund und der abrahamitische Bund auf derselben Linie verlaufen. Beide hängen alleine von Gott und seinem Sohn Jesus Christus ab. Ebenso wie Abraham allein durch Glauben an das, was Jesus getan hat, in den Bund eintrat, so können auch wir, die Kinder Abrahams, nur durch Glauben in den neuen Bund eintreten. Das Wichtigste dabei ist, zu verstehen, dass wir an Jesus nicht nur als unseren Erretteur glauben müssen, sondern auch als an den einen, der den neuen Bund für uns besiegelt hat und uns anbietet, durch Glauben darin einzutreten. Wenn du deinen Glauben darauf beschränkst, dass dir die Sünden vergeben sind und du in den Himmel kommst, wird das alles sein, was du bekommst. Wenn du allerdings durch Glauben in diesen erstaunlich überragenden neuen Bund eintrittst, wirst du all seine Vorteile bekommen. Erinnere dich daran, unsere Werke können niemals die Vorteile dieses unfassbaren Bundes verdienen. Wenn sie es könnten, würde das bedeuten, dass der neue Bund auf derselben Linie verläuft wie der alte Bund. Weil er aber auf derselben Linie mit dem abrahamitischen Bund verläuft, können seine Segnungen nur auf dieselbe Weise erlangt werden, wie Abraham sie erlangte durch Glauben allein.